Sie sprachen von einer schweren Körperverletzung, dass ihr Genick auf dem Bett aufgeschlagen wäre. Ja, das stimmt. Ja, das ist vorrangig. Ja, das ist gut. Gibt's jetzt noch was Wichtiges Neues? Was das wichtig ist? Ja, es gibt jetzt nicht. Das Neue ist einfach das Alte, dass es mir nicht gut geht hier. Und ich habe Herz-Kreislauf-Probleme. Ich krieg ein Herz-Kreislauf-Mittel, was meinen Kreislauf aufbaut. Aber das kann auch dazu führen, dass das Blut Hochdruck macht und dass ich dann schlaganfallgefährdet bin. Noch mehr Zuckerkranke sind sowieso Schlaganfall und Herzinfarktgefährdet. Aber sie wissen das ja alles, was habe ich ja schon gesagt. Durch die Herzerschütterung, durch den Sturz, durch das Hinfallen und die Unfälle, die ich hatte, und ist die Herzerschütterung gekommen und auch wo der Flieger im SHG-Klinikum mich zusammengetreten hat. Das war auch Erschütterung des Herzens. Haben Sie da schon mal die Polizei benachrichtigt? Ich weiß, also ob ich die Polizei schon benachrichtigt darüber. Nein, ich hab noch keine Strafanzeige gestellt. Wie viele Jahre ist das her? Das, wo der Flieger mich zusammengetreten hat, das war im Nachtdienst vom 4. auf 5. Dezember, ich glaube 2011, ja. Wie oft hat er zugetreten? Ich war tot. Er hat auf den Brustkasten, in den Magen und in den Unterleib getreten. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nein, er hat so oft getreten, ich war tot, der Pohlmann. Dass ich jetzt noch lebe, ist ein Wunder. Und er hat mich gewirkt, dass ich Sauerstoffmangel im Gehirn hatte. Und auch der Pfleger im Lorettahof, in dem Seniorenheim, der hat mich geschlagen, dass ich wirklich geohrfeigt hat der mich, dass ich mir von der Wucht des Schlagens auf den operierten Wirbel wieder aufgeschlagen bin. Wie heißen die zwei Personen? Bitte? Wie heißen die zwei Personen? Das ist der Pfleger im SHG-Klinikum heißt Kehrkopf oder Kehrkamp und der andere Herr, das weiß ich nicht, wie der heißt, aber der war auch der andere Herr, der mich so geopfert hat und auch gewirkt hat in dem Retterhof, der war auch im SHG-Klinikum. Als ich im SHG-Klinikum war, in der Psychiatrie, da war der auch da, ich habe ihn erkannt, er hat gemerkt, dass ich ihn erkannt habe. Aber das ist es ja eben, es gibt Medikamente, die machen die Leute, die können die Leute hinkriegen. Da braucht man keine stereotaktische Operation. Durch stereotaktische Operationen, Sie wissen, Herr Pohlmann, Sie haben sich dagegen geäußert, dass das nicht gut ist, dass man das macht. Aber das ist eine Sache der Einstellung und des Schweregrades, wie die Behinderung und die Gewalttätigkeit. Aber nein. Was war das für eine Situation, wo der Mann Sie getreten hat? Das war einfach eine Situation. Genau schildern. Ich habe gesessen am Tisch und habe nur eine Kleinigkeit gegessen im Speiseraum, im Essraum und Fernsehraum im SHG-Klinikum und habe Fernsehen geschaut noch. Da läuft ein Film, ein Rosamunde Pilcher-Film, also praktisch ein Romanze-Film. Und da war gerade eine Szene drin, wo ein Paar im Bett liegt. Der Mann war zugedeckt, war unten zugedeckt und die Frau war sogar oben zugedeckt. Und da sagte der Pfleger, wie sowas guckst du? Da sagte ich, das ist doch nur Romanze, wollte ich sagen. Das ist doch nur Romanze. Und irgendwie, ich glaube, der Pfleger ist irgendwie gestört gewesen. Und irgendwie hat er gesagt, jetzt holst du deinen Tropfen. Da sagt ich, bitte, Herr Pfleger, Ich möchte die Tropfen nehmen, wenn ich ins Bett, wenn ich im Bett liege und dass ich dann nehme, dann kann ich auch schlafen, denn es ist wichtig, dass ich dann wirklich in der Ruhe bin. Ich gucke noch gern den Film aus und esse mein Essen zu Ende. Bitte, Herr Pfleger, lassen Sie mich die Tropfen dann im Bett nehmen. Ich nehme sie wirklich. Nein, du nimmst sie. Entschuldigung, Herr Pfleger, bitte, und da schreit er mich an. Da stehe ich auf und lauter Verdattertheit. Es kann auch von der Zuckerkrankheit, dass ich schon Zucker zu tief war. Ich weiß es nicht mehr genau. Im SHG-Klinikum hat man mich runtergefahren mit meinem Zucker auf so und so viel Gramm pro Deziliter. Und da kann es auch sein, dass es vom Zucker war, dass ich zusammen... Ich bin auf jeden Fall aufgestanden vom Stuhl und breche zusammen. Und da liege ich neben dem Tisch und da schreit er, solche Mätzchen machen wir hier nicht, machst du bei mir nicht. Da hat er sicher gemeint, ich hätte mich fallen lassen, ich bin zusammengebrochen, Herr Pohlmann. Dieser Kerl, da tritt er zu, der tritt auf mich, auf den Brustkorb, in den Magen, in den Unterleib. Er tritt nicht nur einmal, zweimal, dreimal, nein, er tritt die ganze Zeit, Herr Pohlmann. Ich war tot. Und da liege ich da. Und da kommt die Nachtschwester mit. Die da, den Namen von der Nachtschwester weiß ich nicht. Aber da kommt die, da reißen die beiden mich hoch, dann tut ihre Nachtschwester mit den Arm auf den Rücken knebeln. Dann deuen sie mich, dann bringen sie mich in mein Zimmer und der Pfleger Kierkapp, der schmeißt mich dann aufs Bett und dann kommt er zurück mit den Tropfen und dann schreit er so, jetzt holst du dein Tropfen, aber er gibt sie mir nicht. Er hält in der einen Hand die Tropfen, mit der anderen Hand drückt er mir auf den Kehlkopf. Er drückt so lange zu, nein, ich hatte nicht nur Luftnot, ich hatte Sauerstoffmangel im Gehirn und dann lässt er plötzlich los und dann flößt er mir die Tropfen ein. Ja, und dann weiß ich nichts mehr. Dann bin ich wohl eingeschlafen und wie das dann weiterging. Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich weiß es noch. Ich habe den Fall 1000-mal erzählt im SHG-Klinikum. Ich habe es den Pflegerinnen, den Pflegern erzählt. Ich habe es den Ärzten erzählt. Aber die Leute, die decken ihre Leute. Auch die Schwester Nina in Otzenhausen in dem Alm, die hat mich auch zum Krüppel gemacht. Meine rechte Schulter hängt runter, mein Rücken, mein Kreuz biegt sich nach rechts und mein Kreuz wird noch hohler. Ich habe sowieso ein Hohlkreuz, aber ich habe ein noch größeres Hohlkreuz. Und das hat die Schwester Nina gemacht in Otzenhausen. Aber ich muss jetzt sachlich bleiben. Ich habe Ihnen ja den Fall geschildert. Im SAG kommt der Pfleger und es sind Erinnerungen, ich bin heimgeschädigt und Psychiatrie geschädigt und ich habe gesagt, das Sozialamt muss zahlen, der Staat muss zahlen für das, ich habe für mein Geld gearbeitet und gelitten von dem Moment an, wo ich in Rente kam. Ich habe ja gearbeitet für mein Geld. Ich habe mit schwerer Zuckerkrankheit ich muss jetzt bei der Sache bleiben. Ich habe jetzt den Fall geschildert, Herr Pohlmann. Und ich muss ja auch an mein Geld denken. Es hat jemand mein Extrakonto am Telefon aufgeladen. Und ich glaube, das war mein Mann, ich sage immer, mein Mann, mein Ex-Lebensgefährte, der hat das sicher gemacht. Ja, und ich muss mich aber trotzdem kurz fassen. Er sagt, wählt immer nur 15 Euro auf. Er müsste 50 Euro wenigstens aufladen, damit ich mit meiner Außenwelt in Kontakt halten kann. Und ja, und die Prepaid-Karte, das ist eben so, dass man die aufladen muss. Aber jetzt bin ich bei einem anderen Thema, ja. Ich muss sachlich bleiben. Ich muss, ja, aber ja, wenn Sie einen Brief an die Polizei abgeschickt haben, ja, und die Strafanzeige gegen den Kehrkopf, ja, da muss, und wegen der Glaubwürdigkeit. Ich habe gesagt, Herr Pohlmann, ich habe ja auch eine Unfallversicherung. Es ist ja so, wenn der die Unfallversicherung gesagt hat, wenn das ein Zweiter war, der ihm Gewalt angetan hat, dann soll der blechen. Aber was will so ein Pfleger denn? Was Schadenersatz zahlen und volle Invaliditätsrente zahlen? Das, meine Unfallversicherung müsste voll Invaliditätsrente zahlen. Und meine Unfallversicherung ist so, dass, ja, und eigentlich hatte ich Unfälle, wirkliche Unfälle tatsächlich seit 2006, wo ich meine Eltern noch gepflegt habe, die so krank waren und die dann verstorben sind 2006. Da hatte ich den, jetzt bin ich bei einem neuen Grüß. Aber Herr Pohlmann, es ist wichtig, dass ich jetzt auch Ihnen dann jetzt, dass ich sachlich bleibe. Ja, jetzt bin ich bei meiner Unfallversicherung. Wenn irgendwann einmal die Polizei kommt, um Sie zu verhören, müssen Sie das auch so genau wieder erzählen können. Von dem Tierkampf, Sie meinen vom SAG-Klinikum. Alles an Körperverletzungen, was man Ihnen da angetan hat, alles, auch Psychiatrieaufenthalte sind Körperverletzungen, wenn man Sie zwingt, irgendwelche Giftstoffe zu nehmen. Ja. Man darf keinen Menschen in Deutschland zwingen, sich selbst mit den Präparaten der Pharmaindustrie zu vergiften. Herr Pohlmann, das hört sich sehr gut an, was Sie sagen. Denn ich habe hier zum Beispiel jetzt die letzte Zeit habe ich festgestellt, dass man mir das Medikament, das Psychopharmaka Lyoken, verabreicht hat. Ich habe es und zwar nachts im Schlaf. Man kann mich im Schlaf wegtragen, wenn ich schlafe. Dann schlafe ich, als hätte ich K.O.-Tropfen gekriegt. Aber das ist eben so. Das kann sein, dass es das eine Herz-Kreislauf-Mittel ist, dass das auch ein bisschen betäubt und so. Und dann kann man mir indizieren, was man will. Und ich habe morgens am salzigen Geschmack in meinem Mund festgestellt, man hat mir heute Nacht wieder dieses Psychopharmaka Lyoken verabreicht. Und am anderen Morgen war auch mein Zucker so hoch, obwohl der Abend vielleicht noch ganz gut war. Ich hatte jetzt 3 Tage, das heißt, jetzt heute waren die Zuckerwerte gut, aber davor die Tage waren die Zuckerwerte 3 Tage ganz immens hoch und ich habe am salzigen Geschmack gemerkt, die verabreichen mir das Lyoken so stark, dass das baut den Körper auf, Herr Pohlmann. Aber es macht auch die Problemzonen dicker. Es macht den Körper verunstaltet. Ich habe auch beobachtet, dieses Medikament haben sie auch einer anderen Bewohnerin gegeben. Die hat einen richtig dicken Bauch gekriegt. Das ist schon, dass man kann durch gesunde Ernährung und alles und so und gesundes Essen und Trinken kann man gesund leben. Man braucht keine Psychopharmaka, um den Körper aufzubauen. Aber dieser Dame haben sie das Mittel auch gegeben, weil die sehr sehr schusselig und unordentlich und unsauber ist. Das ist das Lyoken, was das Lyoken als Psychopharmaka hinkriegt. Ich weiß nicht, ob ich die einzige Patientin bin oder der einzige Mensch bin, der das überhaupt rausgefunden hat, weil sie, glaube ich, mit mir wirklich Experimente gemacht haben im SAG-Klinikum. Ich habe ihnen ja geschildert, dieses Medikament Phenylacetonyl, was sie mir gegeben haben. Das hat den Grundumsatz im Körper so versetzt, dass sogar der Zuckerhaushalt sehr gut war. Aber es hat mich auch dazu gebracht, dass ich so abgenommen habe im SAG-Klinikum, dass es schon kriminell war. Meine Brust, als ich im SAG-Klinikum entlassen wurde, im Januar, glaube ich, Moment mal, ich glaube, im Januar 2012 war das so. Ich weiß es nicht genau. Im Januar 2012, nein, ich weiß es nicht mehr. Ich habe gesagt, dass im Dezember, 4. 5. Dezember 2011, glaube ich, war es, wo ich im SAG-Klinikum, wo der Flieger mich zusammengetreten hat. Jetzt verliere ich den Faden. Also ich war ja mit dem Medikament drin. Die haben mich jetzt, meine Brust, die war wie Lappen. So hatten sie mir das Kinnigel. Ich habe das mit dem Chefarzt der Kaiser besprochen und habe gesagt, er dürfte es mir geben. Aber ich hatte nicht gewusst, die Konsequenzen gewusst. Er ist zu weit gegangen, der Chefarzt der Kaiser. Aber Herr Pohlmann, wir müssen ganz diplomatisch vorgehen. Ich muss das SAG-Klinikum, und das hat man jetzt, das muss ich mich jetzt so kurz fassen, ich komme jetzt vom Hölzchen aufs Stückchen, aber es ist so vieles, was ich im Kopf habe. Meine Betreuer, die ich hatte, die haben sich für mich gar nicht eingesetzt, die machen gar nichts für mich. Und die tun immer nur für die Psychiatrie arbeiten und eine Mundtot machen. Aber ja, es geht darum. Es geht das Medikament Chinilatin. Ah ja, ich brauche das SAG-Klinikum da aus dem Grund, weil ich herausfinden will, weil vom SAG-Klinikum habe ich auch mein Insulin, das Lanthus-Insulin. Das ist ein Depot-Insulin, die Langzeit, die wirkt 24 Stunden und das habe ich von denen. Und das ist eine gute Pharmazie, dieses Insulin. Und wenn das so geht, und ich muss, Herr Pohlmann, das ist es ja, man muss diplomatisch bleiben, man kann knallhart Strafanzeige stellen, aber wenn man, ja, Herr Pohlmann, da muss man wirklich diplomatisch sein und die Leute meinen lassen, dass sie gewinnen, aber dass man dann wirklich auch intelligent ist. Ich haue niemandem über das Ohr, aber dass ich wirklich geholfen bekomme. Und vor allen Dingen muss ich auch meinen Bruder Ottmar Schadenersatz verlangen für den. Den haben sie zum Krüppel gemacht im SAG-Klinikum. Ich bin der Meinung, mein Bruder Ottmar Konter, mein leiblicher Bruder Ottmar Konter, der ist im SAG-Klinikum, haben sie den mit Zucker so runtergefahren, da haben sie das Phenylathenyl sicher auch angewandt. Und der ist draufgegangen mit einem Herrn Doktor, der heißt Scholten, der Doktor. Ich habe ihn nicht erkannt genau, aber ich glaube, ich weiß den Namen nicht, aber ich vermute, der heißt Dr. Scholten. Ich glaube, das ist sogar ein Neurologe und Diabetologe. Und die haben meinen Bruder Ottmar Konter mit Zucker genauso wie mich runtergefahren. Mich haben sie runtergefahren, bis ins Wachkoma gehalten. Ich habe nächtelang nicht geschlafen und habe praktisch im Bett gelegen und zwar wach. Und da haben sie mich praktisch im Wachkoma gehalten und ich habe abgenommen. Und das Gleiche glaube ich. Ich glaube, das haben sie auch mit meinem Bruder Ottmar machen wollen. Und der ist draufgegangen. Ich habe mit dem Dr. Scholten, der heißt Scholten, gesagt, ja, mein Bruder Ottmar muss dran glauben. Da nickte er, ja. Und da habe ich gedacht, mein Bruder Ottmar wäre da so verstorben. Nein, mein Bruder Ottmar lebt in dem Heim in Otzenhausen, in dem geistig körperbehinderten, ein ganz armes Schwein. Ein ganz verdammt armes Schwein. Und das haben die haben dem im SAG-Klinikum, die haben den zum Krüppel gemacht. Er läuft da als Krüppel. Und ich habe ihn aber erkannt. Ich habe gesagt, ich verlange für meinen Bruder und mein 10 Millionen Schadenersatz. Die hat ihn zum Krüppel gemacht. Das war so hübsch, gar so intelligent. Und er hat ihn zum Krüppel gemacht. Ich hatte ihn erkannt, dass er dort war. Und vom Ottmar, von meinem Bruder Ottmar. Entweder haben sie eine geklont, ich weiß nicht, wie das geht, klonen. Aber was man da macht, aber entweder haben sie eine geklont oder sie haben auch ihre Tochter Baby von ihm gemacht, als sie sich sterilisiert haben. Denn mein ältester Bruder, mein Mann, der Manfred, mein Lebensgefährte, hat zum Beispiel gesagt, das kann doch nicht sein, dass der Bruder Ottmar noch im Heim ist, der fährt doch hier rum fährt er doch mit dem Auto, der hat auch eine Freundin, dann haben sie also von meinem Bruder Ottmar also auch eine Tochterbaby gemacht, dass mein Bruder Ottmar einen Sohn hat und du weißt es gar nicht. Denn ich habe den auch schon gesehen und so habe ich gedacht, das ist ein Ottmar. Den darf ich nicht, kann ich nicht mal sehen. Ottmar ist in dem Heim dort, dann ist ein Ottmar im Heim, dann ich weiß ganz genau. Und dann der hat da gelächelt. Und ich habe ihre Tochter, Baby Tochter, und der hat auch gelächelt. Und du da trittst und kennst, weil, oh, das ist alles, was die Medizin und die Forschung mit mir macht, Herr Vollmann, was die mit mir machen, die bringen mich um für das, was sie mit mir machen, müsste ich wirklich die Familie kriegen, müsste ich leben dürfen, die Packlaser überall, müsste ich alles kriegen für das, was die Forschung mir antut. Und da muss ich auch so etwas sagen, nicht, dass ich mich der Forschung verkauft habe und mit einer Unterschrift. Und zwar hat meine eine Betreuerin, die Marion Hilgers, mal gesagt, als das mit der Wirbel-OP war, Sie haben doch unterschrieben, Frau Konter. So sagte ich, ja. Aber ich wusste nicht, ob ich unterschrieben. Ich meine zu der OP, sagte sie dann. Und da habe ich gesagt, warum sagte ich meine zu der OP? Da habe ich bei mir gedacht, nicht, dass du eine Unterschrift gegeben hast, dass du dich, ohne dass du es weißt und wolltest, der Forschung verkauft hast. Und auch in dem evangelischen Krankenhaus, wo ich auf der Handchirurgie lag. Bitte, Herr Buhmann, ja. Hallo? Ja. Ja, dann ist es ja eben, ich weiß es ja nicht, wofür ich, ob ich die Unterschrift gegeben habe. Ich habe auf jeden Fall zu der Hilgers, zu der einen Betreuer, die ich zuerst hatte, gesagt, ja, habe ich die Antwort gegeben, als ich fragte, hatten, das war, als ich den Wirbelbruch hatte, 2008. Oder die Steinkranke, das war, sie haben da unterschrieben, sagte ich nur ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich unterschrieben habe oder wozu ich unterschrieben habe. Und wenn man eine Betreuerin hat, gelten die Unterschriften ja sowieso nicht. Aber man macht mit mir, was man mit mir macht. Und die eine Dame, die im evangelischen Krankenhaus auf der Handchirurgie bei mir war, die hat mich gefragt, die kam als Pfarrerin, als evangelische Pfarrerin kam die und hat mich da gefragt, möchten Sie die Heilige Kommunion empfangen? Und erlauben Sie dem evangelischen Krankenhaus das, dass es mit Ihrer Psyche und Ihrer Mutter macht, was es will? Und da nicke ich ja. Man hat mich gelingt. Ich nicke ja. Aber ich habe nur genickt auf die Frage, ich möchte die Heilige Kommunion empfangen. Da macht sie einen Kreis und einen Strich durch. Also positiv. Also ja. Und da habe ich gedacht, was soll dieses Zeichen denn? Was soll diese Schreiberei denn? Ist das vielleicht keine Pfarrerin? Und die hätte das ja nicht brauchen, zu schriftlich zu machen. Das war also keine Pfarrerin, das war Link. Weil ich ja sehr religiös bin, der Herr Pohlmann, und wirklich und Glauben und alles. Und da habe ich nur dazu, ja, nur genickt, um die Heilige Kommunion zu empfangen. Da haben die mich gelingt und haben das anders ausgelegt. Und da haben sie auch bei mir schon Hautverpflanzung gemacht. Ich habe zum Beispiel zwischen den Augenbrauen habe ich so zwei Furchen. Und ich habe, das habe ich seitdem. Und meine Mutter hatte diese zwei Furchen, weil sie die Art hatte, schon mal so die Augenbrauen, so die Stirn zu runzeln und so zu machen. Die haben damals Hautverpflanzung gemacht. Die haben mir Haut von meiner Mutter oder das Teil, wie ich es hingekriegt habe, die haben mir die Hautverpflanzung, dass ich im Gesicht die Partie älter aussehe. Ja, und überhaupt. Und meine Hand hat der Rinnischin, die rechte Hand operiert. Und die linke Hand ist bei mir, habe ich, der Karpaltunnel wurde nicht operiert, aber die Sehnenverkürzung, ich habe an der linken Hand eine Sehnenverkürzung, wo der eine Finger sich nach vorne beugt, wie der gerade geht. Und der Rinnischin, das ist der Arzt, der die Handchirurgie da hat im evangelischen Krankenhaus. Und der muss bei mir die rechte Hand operiert haben. Meine Mutter hat beide Hände operiert gehabt. Und die rechte Hand bei mir war gesund. Und die rechte Hand hat er operiert und die linke ist immer noch so verkürzt. Ja, das hat der Renischin gemacht. Und der Renischin, der alte Renischin, wenn es der alte Renischin war, der hat gehustet. Und wenn der hustet bei der Operation, das erschüttert auch die Hände. Also kann der auch nicht richtig arbeiten immer. Und so. Und ja, und dieses Krankenhaus, das evangelische Krankenhaus, haben sie mich auch wieder in die Psychiatrie eingewiesen, ins Mutterhaus und so. Und ich wurde immer in die Psychiatrie eingewiesen. In Wirklichkeit, ja, ich war mal psychisch krank, ich war wirklich mal krank und das bin ich jetzt wieder zwangsneurotisch. Und das ist das Scheiß im Moment, das Scheißmedikament Biogen. Es ist bei mir Wasser auf die Mühle gekehrt. Ich bin ein ordentlicher und sauberer Mensch, an der Person ordentlich und auch sonst sauber. Aber ich habe es nicht mehr zu putzen und zu sauber zu machen. Ich habe keine Kraft. Dann gibt man mir das Biogen, was den Körper aufbaut. Dann meint man sicher, die muss Kraft haben. Der Körper ist aufgebaut. Aber wenn man den Körper mit Psychopharmaka und so aufbaut, das ist keine Kraft. Das ist nicht das Richtige. Herr Pohlmann, was man mit mir macht, ich müsste 10 Millionen kriegen. Ich wüsste wirklich, ja, ich wüsste. Und sowieso, man muss gucken, Herr Pohlmann, wie man das macht, dass man wirklich den Schadenersatz kriegt, dass mein Bruder Ottmar zum Beispiel, der arme Kerl, ein Kumpel geworden. Und da haben sie gesagt, der hätte unter der Brücke gelegen. Ja, das ist es ja eben. Ich hatte den, das halbe Heim, Otzenhausener Heim in das Mutterhaus, glaube ich, geholt, weil ich gesagt habe, das Otzenhausener Heim, das darf nicht sein. Und ich glaube, die haben vor meinem Lottogewinn ein neues Seniorenheim gebaut. Es hieß nämlich, es wird 300 Meter Luftlinie weit ein neues Heim gebaut. Ja, und da kommen die alle Bewohner hin, aber nur die Schwerstbehinderten, die bleiben hier. Da müssen die Schwerstbehinderten im Kreußischen Haus sein. Da müssen mein Bruder und mein Bruder bleiben, wenn die überhaupt noch lebt. Mein Bruder und mein Bruder, den haben sie so schlecht behandelt. Er hat unter sich gemacht, er konnte Wasser nicht mehr halten. Er hat Pipi unter sich gemacht. Und dann ist es im Netz ist er mit Eisen rumgerannt. Ich habe ihm einmal Pampersüßen angezogen, weil ich Pampersüßen hatte. Und die Pampersüßen waren ihm zu groß, er war so abgemagert. Oh, dass die Scheiße, man, die waren. Und ein im Otzenhausener Heim lebt auch eine Dame, die mit deren Beerdigung ich in Zehen gegangen bin. Und diese Dame, die hat immer genächtigt und die hat zu mir, mit der habe ich mich angefreundet. Ich habe ihr gut zugeredet und habe mir. Das hat ihr schon genügt, wenn ich sie angelächelt habe. Und das ist eine Dame, die in Trier-Zeven in meiner Straße, wo ich habe, die da gelebt hat, eine Ehefrau und Mutter und Schwester und alles, was sie ist. Und die hat 4, 5 Kinder. Und die, da hieß es, dass sie einen Leberschaden hatte. Sie hat getrunken und sie wurde operiert und sie wäre bei der Operation gestorben. Und ich war mit ihrer Beerdigung, habe auf meiner Karte mit einem Schein reingemacht. Und die sehe ich im Otzenhausener Heim. Ja, die Forschung, wenn die Forschung wirklich stand, aber die Angehörigen wussten, dass sie lebt. Aber was das war, Herr Pohlmann, man lässt also auch schon jemand mal sterben, einfach von der Gemeinde aus, dass die Leute, das heißt, er ist tot. Aber der Ehemann muss doch auch sicher wissen, dass sie noch lebt. Aber irgendwann, nee, das führt ja zu weit, darüber sich Gedanken zu machen. Und da frage ich mich, waren meine Eltern denn 2006 nicht gestorben? Ich habe gemeint, ich hätte meinen Vater gesehen in der Blumenkaffee-Diese. Da bin ich als vom Schau. Oh, jetzt komme ich schon mit dir, mit Stückchen, ich muss nehmen. Ja, und ja, ich muss zum Schluss kommen. Es ist so vieles in meinem Leben. Und ich, mit den Betreuern, meine Betreuerin sagt einfach zu mir, ich wäre nicht körperbehindert. Ich hatte schon einen Herzinfarkt, einen kleinen Gehirnschlag. Ich habe eine Gesichtslähmung. Ich habe es gemerkt beim Fotografen, das Gesicht auf dem Bild war ganz schief. Der Choreograf hat es einigermaßen hingekriegt. Und hier sagt man, die Betreuer sagen einfach, die lässt dann einfach, sie hat eine Gesichtslähmung, sie hat doch keine Gesichtslähmung, sie kann doch reden und sie macht das alles. Nein, es ist einfach, Herr Pohl, was man mit mir macht. Es reicht erstmal für heute. Auf Wiederhören. Ja, Herr Pohlmann, passen Sie auf sich auf, gell?